bleibt man nah im Kirchgang stehen? Wo wollen alle Männer ins Wirtshaus gehen? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo riecht die Landluft noch nach Land? Wo hat man Herz, nicht nur Verstand? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo hat der Pfarrer erst Respekt, wenn er beim Skat die Lehre schlägt? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo löscht die Feuerwehr vereint den brennenden Durst mit Bier und Wein? In unserem Städtchen. Zeit. Trink, lach, sing, nochmal wird's nicht so wie heut. Trink, lach, sing und sag beim Auseinandergehen, dass wir uns in unserem Städtchen wiedersehen. Wo bringt der Klang von Blasmusik gute Zeit noch mal zurück? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo wird der ganze Saal geschmückt, wenn's eine Bauernhochzeit gibt? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo ist der Bürgermeister blau und tanzt aus Versehen mit der eigenen Frau? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo sind die Dirndl weit und bunt und das, was drin ist, weich und rund? Dass wir uns in unserem Städtchen wiedersehen.